WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. Oh weia, es fängt ja gut an. Schon am ersten Tag 3 Minuten Verspätung. Wir bitten das sehr herzlich zu entschuldigen. Aber wir sind da. Das ist die Hauptsache. Was noch wichtiger ist, ihr seid da. Ich freue mich sehr darüber. Ja, wir starten in eine neue Woche. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer montags eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50. Oder ihr mailt domian@wdr.de. Und wollen wir nicht lange große Vorreden halten, es geht direkt los mit Annette. Und Annette ist 48. Guten Morgen, Annette. Ja, hallo Domian. Hallo Annette. Ja, ja. Es geht darum, ich lebe also seit 24 Jahren mit dem HIV-Virus. Ja, seit 24 Jahren, das ist sehr lang. Ja. Ja. Also ich bin eine sogenannte Langzeitüberlebende. Ja. Das heißt, du hast riesiges Glück gehabt. Weil viele leider, die sich damals infiziert haben, verstorben sind. Genau, an den Medikamenten, auch an Nebenwirkungen. Genau. War eine schlimme Zeit, die erste Zeit. Ja. Wie hast du dich damals infiziert, weißt du das? Durch eine Nadel. Wie kam das? Ja, also ich war heroinabhängig mit 17. Mhm. Kam früh in die Kreise rein und damals gab es ja noch, kannst du dir ja vorstellen, da gab es ja noch die Zeiten der Blutsbrüderschaft. Da hat man einfach im Bereich des Blutes noch keine Übertragungsinfekte gesehen. Und da hat man sich das Besteck getauscht. Ich überlege gerade, vor 24 Jahren, da wusste man das doch schon, wie es übertragen wird. Eigentlich schon. Ja, doch, das wusste man schon. Doch, du hast recht. Ja, also es kam 81, kam mit raus. Mhm. Das, 81. Die Krankheit wurde bekannt, meinst du, 81? Genau. Ja, stimmt. Naja gut, du hast es nicht gewusst und so ist es dann passiert. Wann hast du es gewusst, dass du HIV-positiv bist? Ich weiß es jetzt seit 1989. Ah ja. Mhm. Und seit 10 Jahren ungefähr bin ich HCV infiziert. Das heißt? Hepatitis C habe ich auch noch. Was eine ebenso schwere Erkrankung ist. Im Endeffekt noch schlimmer sogar. Mhm. Weil die Leberzirrhose ist bei mir schon im Angehen. Mhm. Und von daher... Ich meine, ich kann ganz froh sein, meine Leberwerte sind stabil. Mhm. Von daher ist es schon mal ganz gut. Gehen wir nochmal zurück in die Zeit von damals, als es angefangen hat. Wie lange hast du dann noch, hingst du dann noch an der Nadel? Ach, noch lange. Über 10 Jahre, ja. Warst du damals in der Zeit auch mal irgendwie in einer Beziehung? Ja, ich hatte die Beziehung zu Timos Vater, also ich habe einen Sohn. Ach, du hast einen Sohn? Ich habe einen Sohn, der ist aber gesund. Ja. Und mit dem Vater habe ich mich dann getrennt, weil... War der Sohn schon da, als du noch an der Nadel hingst? Ja. Ja. Ja. Und der Sohn ist gesund, das heißt, die Mutter war heroinabhängig und HIV-positiv und der Junge ist Gott sei Dank gesund. Genau. Hat der dich, also seine Mama, dann noch erlebt und gesehen als heroinabhängige Frau? Hat er das wirklich mitbekommen? Ja, er hat es mitbekommen. Ich habe ihn zwar zu meiner Mutter gegeben, aber er hat es die ersten Jahre noch mitbekommen. Was heißt genau mitbekommen? Ja, er hat gesehen, wie ich mir die Nadel gesetzt habe. Das hat er gesehen? Ja, das hat er gesehen. Also Wie alt war er da, als er das gesehen hat? 5, 6. Fragt zum Kind dann nicht, Mama, was machst du da? Ja, ich sagte, das ist Arzneimittel, die brauche ich. Mhm. Also du hast ihm vorgetäuscht, also, dass das ein Medikament ist, was du nimmst und... Genau, genau. Jetzt ist der Sohn ja nun erheblich älter. Da ist ja nun einiges ins Land gestrichen. Ja, der ist jetzt 25. Ja. Ich bin auch froh, Timo ist gut geraten, macht seinen Meister gerade. Ja. Was sagt er? Also er hat ein gutes Verhältnis miteinander. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Mhm. Er hat mir alles verziehen. Das wollte ich dich gerade fragen, was er so über dein Leben denkt. Und das war ja ein hohes Risiko. Du hättest ja das Kind vielleicht anstecken können. Es hätte auch alles schief gehen können mit dem Kind. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Man hat gar nicht drüber nachgedacht, weil man immer so halt stoned war und drauf war. Mhm. Nee, aber wie gesagt, Timo ist gesund und er hat auch heute ein kleines Kind. Ich bin auch schon Oma geworden. Ah, sehr gut, sehr gut. Und von daher ist alles gut. Aber alles ist eben nicht gut, weil du sehr schwer krank bist. Das heißt, die HIV hat man nach wie vor im Griff bei dir, aber du leidest wegen der Hepatitis C an Leberzirrhose. Genau, genau. Wie stark ist jetzt die Leber schon geschädigt oder kaputt? Also sehr stark. Meine Leberwerte sind zwar im Moment stabil, aber die Leberzirrhose ist doch fortschreitend. Da kann man nichts gegen machen. Nein, es gibt zwar, es soll jetzt nächstes Jahr ein neues Medikament auf den Markt kommen. Mhm. Das bekomme ich auch, das hat der Arzt mir schon gesagt, an der Uni Essen. Mhm. Jetzt fällt mir gerade ein, ja. Ich habe vor einer Weile hier auch mit einer Anruferin gesprochen, die auch Hepatitis C hat und die hat auch Hoffnung. Das habe ich mitbekommen. Ja, und die erzählte ja auch von dem neuen Medikament. Genau, genau, das kommt jetzt raus. Ja. Und da will ich hoffen, dass sich da dann einiges tut. Dass das anschlägt. Welche Medikamente oder wie viele Medikamente nimmst du gegen die HIV-Infektion? Also ich bekomme 7 Tabletten pro Tag. Mhm. Und das sind heftige Dinge, ne? Da kann man. Ja, das sind heftige Dinge. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, toi toi toi, ich vertrage sie ganz gut. Das heißt, du hast keine Nebenwirkungen? Nein. Da hast du großes Glück. Ich kenne einige Leute, die da sehr drunter leiden unter den schweren Nebenwirkungen. Ja, also da kann ich mich nicht beschweren. Da bin ich ganz gut dran. Mhm. Jetzt ist deine große Hoffnung das Medikament gegen die Leberzirrhose. In dem Fall, wie du jetzt erkrankt bist, ist eine Transplantation auch nicht möglich, oder? Nein, ist nicht möglich, weil ich auch heroinabhängig war und die Suchtproblematik kommt dazu und da gibt's natürlich andere Menschen, die eine Leber brauchen, die ganz gesund leben und die bekommen die dann natürlich zuerst. Aber ich gehe davon aus, dass du im Moment nicht mehr heroinabhängig bist. Nein, ich bin clean. Also ich brauche zwar noch etwas Methadon, ja, aber nur 3 Milliliter, also das ist ja kaum der Rede wert. Wir wollen natürlich sehr hoffen, dass das Medikament anschlägt, das neue Medikament. Ja, und was ich dich fragen wollte, Domian, ist eigentlich, ich habe ein Buch geschrieben. Mhm. Und zwar in meiner ganzen Lebenszeit habe ich Gedichte geschrieben über meine HIV-Infizierung und wie es mir so damit geht und wie die Gesellschaft damit umgeht. Ja. Jetzt bin ich auf dem Weg, das Buch rauszubringen, habe auch schon einen Verlag gefunden. Oh, Glückwunsch. Nicht immer einfach, ja. Nee, ist nicht einfach, ja. Das stimmt. Ja. Und was meinst du, soll ich das unter meinem Namen veröffentlichen oder unter Pseudonym? Was spricht dagegen, das in deinem Namen zu veröffentlichen? Eigentlich nichts. Deine Umwelt, deine dich umgebenden näheren Menschen, wissen die Bescheid über dein Leben? Ja. Also da hast du kein Geheimnis drum gemacht? Nein, habe ich nicht. Das heißt also, da könnte nicht jemand sagen, ach mein Gott, guck mal die Annette, das hätten wir ja gar nicht gedacht, dass die so ein Leben hatte und dass die mal heroinabhängig war. Das kann gar nicht passieren. Eigentlich nicht, nein. Warum überlegst du denn überhaupt unter Pseudonym das veröffentlichen zu wollen? Ja, weil ich habe so ein bisschen, weil mein Sohn, 24, und der Kleine, der geht auch dann hier zur Schule und... Ah, verstehe. Dann würde ich das mit an deiner Stelle mit dem Sohn mal besprechen, was er denkt. Ja, das stimmt. Also für dich, wenn, sagen wir mal so, wenn du alleine wärst, würde ich ganz klar sagen, das ist dein Leben. Da stehst du ja auch zu diesem Leben. Du hast darüber ein Buch geschrieben, dann kann man das auch so dann unter dem Namen veröffentlichen. Das ist natürlich noch jetzt ein neuer Aspekt mit dem Sohn und dem Enkelkind. Das klär mit deinem Sohn. Ja, das stimmt, das ist echt. Das klär mit deinem Sohn. Was ich gerade noch fragen wollte, Annette, ich fing schon an zu sagen, dass ich natürlich groß hoffe, dass das Medikament das Neue wirkt. Wenn es nicht wirkt, hat man dir eine Lebenserwartung formuliert? Nein. Hat man nicht. Welche Wirkungen hat eigentlich die jetzt schon sehr stark fortgeschrittene Leberzirrhose auf deinen Alltag, auf dein Befinden? Also das hat stark, weil ich bin sehr schlapp. Ich habe keine Kraft mehr. Man hat dabei, glaube ich, keine Schmerzen, aber man fühlt sich sehr angeschlagen. Genau, ganz genau. Man hat einfach keine Kraft mehr für den Alltag. Also ich schlafe auch. Dazu kommt, dass ich schwer depressiv krank bin. Bekomme ich auch Medikamente, auch für die Nacht. Und wie du siehst, ich gucke deine Sendung immer, bin ich auch sehr spät ins Bett. Wirklich, ja. Und von daher schlafe ich auch sehr lange. Also es findet nicht viel statt. Ja. Du bist im Moment Single, du bist nicht in einer Beziehung. Ich bin Single, will ich auch sein. Ist auch gut so, weil ich habe genug mit mir zu tun. Also das ist auch voll in Ordnung. Also lieber Annette, natürlich wünschen wir dir alle von Herzen, dass es Hoffnung für dieses Medikament gibt, oder dass das Medikament wirkt, ganz klar ausgedrückt. Ja, ja. Das wünschen wir allen anderen Betroffenen natürlich auch. Dann wünsche ich dir persönlich, dass du Erfolg mit dem Buch hast, denn das ist eine schwierige Sache, einen Verleger zu finden und ein Buch zu veröffentlichen. Das macht man mal nicht so nebenher. Besprich das mit deinem Sohn. Jetzt hast du mir gerade so ein Stichwort noch gesagt. Du leidest auch unter Depressionen und dir geht es seelisch oftmals wahrscheinlich auch nicht sehr gut. Nee. Magst du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen? Gerne. Gut, das machen wir selbstverständlich. Das ist heute Nacht Anna. Lieber Nettie, du legst auf und Anna ruft dich gleich an. Ja, okay. Schön, dass wir beide uns kennengelernt haben und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Alles Gute. Ja, okay. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao. 0800 220 50. Peter ist hier. Peter ist 25. Guten Morgen, Peter. Ja, hallo, Domian. Hallo, Peter. Über was reden wir beide? Also, bei mir geht es eigentlich hauptsächlich um meine Zukunft. Und zwar, haben Sie es vielleicht schon gehört, ich muss in Haft? Nee, ich weiß noch gar nicht so, du kannst mich duzen, denn ich duze dich ja auch. Okay. Ja. Nee, ich weiß gar nichts über dich, nein. Du musst in Haft. Ja, ich muss in Haft. Warum? Das ist eine sehr lange Geschichte und zwar... Mach's doch mal kurz. Ganz kurz? Ja, mach so ein paar Stichworte mal. Kann man ja auch mal so in ein paar Überschriften erzählen. Okay, ich bin mit 17 ausgezogen von zu Hause. Hab dann falsche Leute kennengelernt. Ja. War kurzzeitig obdachlos. Bin dann zur Bundeswehr gegangen. Und dann habe ich keine Wohnung mehr gehabt. Wieder mal, weil ich bin ja zur Bundeswehr, weil ich keine Wohnung hatte. Und hab dann meine Mama angerufen. Die Mama hat gesagt, wir wollen dich ja nicht mehr, weil mein Stiefvater hat mich früher geschlagen und der mag mich nicht. Und dann habe ich Einmietbetrug begangen. Ich bin in Hotels eingestiegen. Also was heißt eingestiegen? Ich habe mich in Hotels angemeldet, habe da geschlafen 3-4 Tage und bin dann irgendwann in der Nacht weggegangen. Achso, du hast aber nichts geklaut oder so? Du hast einfach nur geschlafen? Nein. Ich hatte ja einfach kein Geld. Ich bin einfach mit meinem Ausweis bin ich in das Hotel rein. Ja, ich verstehe. Ich würde gern bei Ihnen übernachten. Ja, ja. Und hast dann die Zeche geprellt, wenn man das so sagen kann. Ja, genau. Ja. Weil ich konnte ja nicht bezahlen. Ich wollte einfach nur warm schlafen, duschen und... Ja. Und dann bin ich irgendwann wieder in meiner Heimatstadt gelandet. Dann bin ich zu meinem Vater gegangen, meinen richtigen Vater, der mich mit 2 Jahren verlassen hat, weil meine Mutter einen anderen geheiratet hat. Und der hat gesagt, du gehst jetzt, sonst rufe ich die Polizei. Also der hat dich vor die Tür gesetzt quasi? Ja, der hat mich einfach vor der Tür sitzen lassen. Und ich habe aus eigener Kraft habe ich dann versucht, mir eine Wohnung zu suchen, Ausbildung zu suchen. Und irgendwann kam dann die Polizei und hat gesagt, hier ein Haftbefehl ist gegen Sie, weil Sie Einmietbetrug begangen haben. Ein was für ein Betrug? Ein? Einmietbetrug. Eigenbetrug. Einmietbetrug. Einmiet. Ach, das Wort kenne ich gar nicht. Also das war die Geschichte also mit den Hotels. Ja, ja. Einmietbetrug. Hm. Genau. Okay. Und dann warst du denn dann schon mal im Knast? Ja, da saß ich ja dann. Ja, ich war während der Bundeswehrzeit habe ich meine 74 Stunden Dauerarrest abgesessen. Wegen das heißt, dieses Betruges? Nein, das war ja vorher. Ach, da war noch was? Ja, da war vorher. Ja, ich habe viel Scheiße gebaut, nachdem ich ausgezogen bin. Mhm. Weil ich wurde auch früher oft geschlagen und ich wollte mich dann immer entfernen von meinen Eltern. Also, und habe dann falsche Leute kennengelernt. Okay, und das hatten wir gerade schon. Ja. Das heißt, du stehst jetzt wieder davor, in den Knast zu gehen, aber du warst schon mal im Knast. Genau. Wie lange warst du im Knast, Peter? Also ich saß auf jeden Fall 6 Wochen in U-Haft. Mhm. Und dann habe ich Bewerbungswiderruf bekommen und dann saß ich, hätte ich 16 Monate sitzen müssen, mhm, und saß dann nur 11 Monate wegen guter Führung. Ja. Hab natürlich Bewerbungsauflagen gekriegt, wegen weil ich früher rauskam. Ja, diese also 16, ich hab 3 Jahre Bewerbung. Diese eigentlich 16 Monate. Weswegen warst du da verurteilt worden? Ja, wegen den Einmietbetrug. Ach, immer noch wegen dieser Geschichte. Also da bekommt man so viel Knast aufgebrummt. Ich habe 11 Hotels besucht. Naja, es wundert mich trotzdem. Also, ja, okay. Ja, da waren ja noch Vorgeschichten. Mhm, ich verstehe. Also, wenn ich Ihnen das jetzt alles aufzählen würde, das... Dann führt es so, zu weit. Glaub, aber Zeit ist gar nicht so lange. Ja. So, und jetzt stehst du wieder vor einem Knastaufenthalt. Warum diesmal? Ja, ich bin auf Bewährung bis Februar und habe letzten Monat eine Parkbank auf das Auto von meiner Freundin, Ex-Freundin, ihren neuen Freund geworfen. Bist du wahnsinnig, Mensch? Ja, ich weiß. Aus Sachbeschädigung. Aus Eifersucht, aus Rache. Ja, genau. Der neue Freund der Ex. Genau. Eine Parkbank. Ich habe die zusammen gesehen und ich war total am Ende zerstört. Ich habe mich betrunken, ich habe Bier getrunken, ich habe Wodka getrunken. Und dann irgendwann um 3 Uhr morgens kam ich auf die Idee, jetzt musst du einfach irgendwas machen. Und du alleine hast so eine Parkbank ist ja hat ja ein ordentliches Gewicht. Die hast du alleine hochgekriegt? Also an diesem Tag ja. Und hast die dann auf das Auto von dem Mann geworfen? Ich habe mich vor das Auto gesetzt, habe ein Foto gemacht. Dann habe ich die Parkbank auf die Motorhaube gehievt, bin auf die Motorhaube gestiegen, habe die Parkbank auf das Dach gehievt, bin aufs Dach gestiegen und habe die Parkbank dann von da oben auf die Fensterscheibe schmolzen. Ach du lieber Gott, das ist ja ein Riesenschaden an dem Auto. Ja, 5.000 Euro hieß es. Die hast du jetzt auch noch an der Backe? Ja. Die du im Leben... Sachbeschädigung und 5.000 Euro extra. Warst du denn in dem Moment besoffen, als du das gemacht hast? Ich war sehr betrunken. Ich habe Bier getrunken und eine Flasche Wodka alleine. Wird dir das etwas mildernd angerechnet, dass du besoffen warst? Die haben keinen Alkoholtest gemacht. Ach. Jetzt weiß ich nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Haben die dich denn sofort danach dann gepackt? Nein, ich bin dann zu einem Kollege nach Hause gegangen und die Polizei stand dann circa 10 Minuten später vor seiner Tür und dann haben sie gesagt, Herr Schubert, kommen Sie bitte mit. Mhm. Wo waren Sie denn? Gut, also da hätten die ja eigentlich bemerken müssen, dass du hagelvoll bist. Nee, ich kann mich ja benehmen, wenn ich betrunken bin. Ja gut, aber das hätten die ja dann auch testen müssen. Ja, eigentlich schon. Das habe ich. Ich kenne mich ja mit den Gesetzen nach meiner Vorstrafenregister, kenne ich mich ja aus. Mhm. Wie hat denn deine Freundin oder deine Ex-Freundin sich jetzt, die musste doch wahrscheinlich dann auch irgendwie Aussagen vor Gericht oder irgendwas äußern, wie hat die sich geäußert? Also teilweise werden sie es nicht glauben. Also sie hat gesagt, du bist verrückt, sowas machst du nicht, das kannst du nicht machen. Aber andererseits hat sie gesagt, es war süß. Ach, es war süß. Also da war ja was. Also sie hat gemerkt, ich bin eifersüchtig, ich will sie zurück. Aber du hast ihn nicht zurückbekommen? Nein, leider nicht. Und dass deine Freundin das süß findet, was unter uns gesagt ja schon ziemlich bescheuert ist, dass sie das sagt, aber lass mal das mal hinten angestellt sein, das hat jetzt bei dem Urteil auch nicht viel genutzt. Zu was bist du jetzt verurteilt worden? Ja, meine Ex-Freundin hat heute gegen mich ausgesagt. Heute ist der 14. Da hat sie gegen mich ausgesagt. Ach, heute war die Gerichtsverhandlung erst? Heute war die Vorladung. Also, ach so, du musst die Vorladung und dann kommt die Gerichtsverhandlung. Ah, ich verstehe. Und du musst jetzt also ich habe jetzt circa noch ein halbes Jahr Zeit, bevor ich wahrscheinlich wieder... Ah, ich verstehe. Ich dachte, du müsstest morgen in den Knast schon. Nee, das nicht. Die hat heute ausgesagt. Ja, gegen mich. Gegen dich, obwohl sie zu dir gesagt hat, sie hätte es auch süß gefunden. Ja. Aber bei der Polizei hat sie nicht gesagt, dass sie es süß findet. Genau. Ja. Jetzt muss ich sagen, es ist ganz schön hart. Du, tut mir leid. Ja, natürlich. Mensch, Peter, das tut mir alles sehr leid, was du mir da so erzählst. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass du da wirklich sehr früh in deinem Leben in ungute Umstände gekommen bist und irgendwie alleine nicht den Dreh kriegst, ein ordentliches Leben zu führen. Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich kann es ja gar nicht begründen, aber dass du, so wie du, wie deine Stimme wirkt, dass du eigentlich ein ganz anständiger Kerl bist. Bin ich auch. Aber du hast so viel Scheiße gebaut, weil du irgendwie keinen Halt hast im Leben. Oh ja. Gibt es überhaupt einen Menschen, bei dem du vertraust und der jetzt zu dir steht? Einen einzigen, ja. Meinen besten Freund von damals. Da kann ich die ganzen Frauen noch nicht. Mhm. Das heißt, jetzt hast du gerade schon so viele Andeutungen gemacht, wie dein Leben verlaufen ist. Gewalt in der Familie, ausgeschlossen von der Mutter, ausgeschlossen vom Vater. Kein Schulabschluss? Ich habe einen Hauptschulabschluss. Ich hab so gut wie es geht alles selber für mich gemacht. Ich habe Hauptschulabschluss gemacht. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung als Hochbaufacharbeiter. Ach so, die ist sogar abgeschlossen, die Ausbildung? Ja, die ist abgeschlossen. Super. Ja, da kannst du schon mal stolz sein. Ja, da bin ich auch stolz drauf. Ja. Aber es bringt mir ja nichts, wenn ich trotzdem immer wieder runterfalle, wenn ich verletzt werde. Ja. Ob das nur von Eltern ist oder von einer Ex-Freundin oder einer Freundin. Also, das heißt, die Sache musst du jetzt ausbaden, nochmal erneut, was du dir eingebrockt hast. Hast du denn einen ordentlichen Anwalt an deiner Seite? Ich habe gar keinen Anwalt, ich vertrete mich selbst. Warum tust du das? Weil ich mir das nicht leisten kann. Ja, aber es steht dir ein Anwalt zu, auch wenn du kein Geld hast, ein Pflichtverteidiger. Ja, ein Pflichtverteidiger steht mir ja zu, aber der kennt mich ja nicht. Ja, dann lernt er dich kennen. Ja, aber nur vor Gericht. Ich lerne ihn ja erst vor Gericht kennen. Wie, der beschäftigt sich ja nicht vorher mit deinem Fall? Nein. Ist das so? Ich schon mal. Aha. Kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das klug ist, was du da machst, oder ob es nicht klüger ist, das doch so zu machen. Kriegen wir bestimmt noch ein paar Tipps. Mir wäre es auch lieber, wenn ich einen richtigen Anwalt hätte, aber der kostet Haufen Kohle. Das habe ich einfach nicht. Ich muss jetzt schon 5.000 Euro für das Auto bezahlen. Ich habe noch so Schulden. Ja, das ist mir schon klar. Aber das da würde ich mal gerne kurz hier in meinem Publikum fragen. Wir haben ja auch Juristen unter unserem Publikum. Bitte mailt uns doch mal, was klug ist für den Peter. Ob das klug ist, sich selbst zu verteidigen oder ob er diesen Pflichtverteidiger nehmen soll oder ob es da irgendwie doch noch irgendwie Armenrecht oder was irgendwelche Möglichkeiten gibt. Das würden wir nicht weiterreichen, Peter, wenn die Mails reinkommen. Das wäre natürlich sehr nett. Das ist das eine erstmal. Das heißt, diese Sache musste wie auch immer irgendwie ausbaden noch. Aber dann, was danach kommt, da musst du dich sowas von am Riemen reißen, dass du dein Leben in den Griff bekommst. Ja, da darf ich aber nicht mehr die falsche Frau treffen. Nee, natürlich nicht. Aber du darfst auch nicht du musst dich auch mehr im Griff haben danach. Und das scheint mir das größte Problem zu sein. Ja, das liegt bestimmt auch an meinem Alkohol. Also ich habe viel Alkohol getrunken, nachdem das alles passiert ist. Eigentlich brauchst du, wenn du jetzt oder dann auch schon danach, brauchst du einen Menschen, der dich mal eine Weile an die Hand nimmt und führt. Vielleicht könnte das ein Therapeut sein. Ich weiß es nicht. Es muss irgendjemand sein, dem du hundertprozentig vertraust und der dir einfach mal so ein bisschen den Leitfaden fürs Leben gibt. Und vielleicht sollte ich das mal versuchen. Ja, und dann gucken wir jetzt mal im Hintergrund, versuchen dir mal zu helfen, wer das vielleicht sein könnte oder wie man an so eine Person rankommt. Okay. Ich glaube, das ist der Schlüssel für deine Zukunft. So war das Gespräch ja begonnen vorhin, deine Zukunft. Es geht nicht so weiter wie bisher, da sind wir uns einig. Das Problem ist einfach nur, ich will keinen Bock, ich will nicht mehr in den Bau. Ja, ich hab keinen Bock mehr. Ich war 11 Monate da drin und ich hab so viel durchgemacht und jetzt, ich hab hier Freunde kennengelernt. Ich hab sogar jetzt eine Freundin und ich verliere sie wieder. Peter, das kann ich ja gar nicht sagen, wie das jetzt ausgeht, ob du im Bau musst oder nicht. Aber ich will dir nur nochmal das Gute in all der ganzen Misere sagen. Das Gute ist, dass du deinen Hauptschulabschluss hast. Das Gute ist, dass du es geschafft hast, eine Lehre zu beenden in deinem ganzen schwierigen Leben. Ja. Das ist schon ein großer Erfolg. Da kannst du auch stolz drauf sein. Auch wenn du viel missgebaut hast, aber darauf kannst du stolz sein. Und auf diese Basis, die du dir selbst geschaffen hast, das hat dir keiner geschenkt. Die hast du dir geschaffen. Auf dieser Basis musst du aufbauen, wenn dieser Horror jetzt mit dieser anstehenden Gerichtsverhandlung, wenn das vorbei ist. So, und jetzt werden wir dich wieder anrufen. Das heißt, meine Mitarbeiterin, meine Psychologin, die Anna, ruft dich an und wir überlegen mal, ob es da und wie man dir da jemanden zur Seite stellen kann, der dich einfach mal ein bisschen unterstützt, generell im Leben. Ja? Das wäre natürlich der Hammer. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Und wenn wir die Rückmeldung hier vom Publikum, von den Juristen bekommen, das reichen wir natürlich an dich auch weiter, Peter. So, okay. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich. Dankeschön. Sehr gerne. Tschüss, Peter. Ciao. Tschüss. Euch hat wahrscheinlich das ganze Wochenende auch die wahnsinnige Berichterstattung beschäftigt mit dem Bischof aus Limburg. Ich will es jetzt gar nicht weiter mehr austreten. Fand nur etwas sehr lustig heute Abend bei Stefan Raab. Stefan Raab hat ein Buchstabenversatzrätsel gemacht. Achtung, das ist jetzt Spaß und Satire. Und da hat er genommen den Namen T. Bartz van Elst und hat die Buchstaben so hin und her gestellt. Und wisst ihr, was dabei auch rauskommen kann, wenn man die Buchstaben richtig zusammensetzt? Nämlich, Satan lebt. Spaß. Satire. Nur Spaß. Aber es war lustig. Hier ist Silvia. Silvia ist 30. Guten Morgen, Silvia. Hallo. Hallo, Silvia. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, um meinen Sohn. Der ist 12 Jahre alt. Ja. Und der ist mein großes Sorgenkind. Warum? In dem Alter schon? Ja. Was ist los? Sein leiblicher Vater, mein Ex-Mann, der hat ihn und mich schwerst misshandelt und gequält. Der hat dich und den Kleinen misshandelt und gequält? Mhm. Wie alt warst du und wie alt war er? Muss ich fragen. Also, ich war damals, als mein Sohn zur Welt gekommen ist, war ich damals 17 Jahre alt und mein Sohn ist dann halt das erste Mal schwerst misshandelt worden. Da war der gut 2 Monate alt. Was hat der denn gemacht, der Vater? Vater in Anführungszeichen. Ja, er hat ihn halt geschlagen, weil er meint halt, auch so ein kleiner Säugling sollte sich in Geduld üben. Weil er geschrien hat? Ja, und hat ihn dann halt teilweise blitzeblau und teilweise auch blutig geschlagen. So unfassbar. Ein 2 Monate altes Kind. Hm. Warst du dabei? Ja, teilweise halt auch nicht bewegungsfähig, weil vorher war ich dann halt meist das Opfer. Ja, genau. Was hat er mit dir gemacht? Ja, gefesselt, gefoltert, gequält, mit Messern ganze Hautfetzen aus dem Bein rausgeschnitten. Also das war schon ziemlich heftig. Und wir hatten halt keinen Kontakt. Der hat ja Hautfetzen von deinen Beinen weggeschnitten. Mhm. Er hat dich wirklich gefoltert. Mhm. Und du wolltest gerade sagen, ihr hattet keinen Kontakt zur Außenwelt? Mhm. Also keine Freunde, niemand. Ich hatte trotz, dass ich erst 17, beziehungsweise halt das ging bis zu meinem 19. Lebensjahr, hatte ich also niemanden, da war gar keiner, dem das irgendwie gestört hätte oder der da irgendwie hellhörig geworden wäre. Und deine Eltern zum Beispiel? Die haben mich irgendwann mit 16 abgeschrieben, nennen wir es mal so. Das heißt, du warst eigentlich auch dann eine einsame junge Frau. Genau, richtig. Und es fiel keinem auf, dass du da völlig isoliert dann bei dem Teufel in der Wohnung gesessen hast? Nein, und wenn Nachbarn mich haben schreien hören, die waren halt nur bedacht um ihre Ruhe und haben sich dann niemals gefragt, was denn denn da eventuell los sein könnte. Und ja, da hat auch nicht wirklich jemand eingegriffen. Wie lange hat das denn angehalten, dieses Martyrium? Also mit dem Kleinen zusammen anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre? Und ich habe das halt von 16 bis 19 mitgemacht. Und du musst doch dann auch in ständiger Angst gewesen sein, dass der Kleine stirbt. Ja. Wenn man auf so ein kleines Kind einprügelt, dann ist es ja kurz davor, dass man das Kind tötet. Jeden Morgen, wenn ich ins Zimmer bin, hatte ich Angst, dass ich meinen Sohn nicht mehr lebendig wieder vorfinde. Nochmal zu dir. Du hast gerade schon beschrieben, wie er dich gefoltert hat mit den Hautfetzen. Was hat er noch gemacht? Ja, noch viele, viele andere Sachen. Eigentlich auch vergewaltigt, also zum Sex gezwungen, ganz, ganz viele Sachen. Ich komme da heute ganz gut mit klar. Mhm. Also ich habe lange Therapien gemacht und bin da ziemlich, ziemlich gefasst heute. Es ist zwar manchmal noch sehr schwer, aber es geht. Das größere Problem ist mein Sohn. Lass mich noch kurz fragen, damit ich die Geschichte richtig verstehe. Warum bist du nicht abgehauen? Weil ich teilweise nicht konnte, weil die Fenstergriffe waren abgeschraubt, die Schlüssel hat er permanent bei sich geführt, auch in der Nacht. Ich stand unter permanenter Beobachtung, wenn ich das Haus verlassen durfte, dann nur alleine, ohne meinen Sohn. Und er drohte mir halt dann, kommst du in Begleitung von Jugendamt, Polizei oder wen auch immer, ich sehe euch am Fenster und wie ihr drin seid, ist dein Sohn tot. Wie hast du es denn dennoch geschafft, dann nach anderthalb Jahre sagtest du gerade? Ja. Ja, nach anderthalb Jahren dann da rauszukommen. Wir sind umgezogen und hatten einen kleinen Garten und wir hatten sehr, sehr, dann doch sehr liebevolle Nachbarn, eine junge WG mit lauter jungen Menschen und die waren halt so ein bisschen hellhörig geworden und haben das halt so ein bisschen mitbekommen und haben mir so zwischen Tür und Angel und eher so durchs Fenster über Zeichensprache so ein bisschen klar gemacht, hör mal, wenn irgendwas ist, komm. Und dann war halt irgendwann der Tag, dass wie bei einem Vogelkäfig die Tür offen stand und dann habe ich eigentlich nur noch, ohne groß drüber nachzudenken, mein Kind genommen, unterm Arm geschnappt und so wie ich war, ohne Geld, nur mit dem, was wir anhatten, bin ich dann einfach nur am Ende gerannt in ein neues Leben. Zu den Leuten, zu der WG rüber? Genau, richtig. Wie hat er denn, als er das dann erfahren, als er das mitbekam, dass du weg warst, wie hat er sich denn dann verhalten? Ja, also die erste Zeit war wirklich sehr, sehr, sehr, sehr schlimm. Also, dass ich halt nur unter Begleitung das Haus verlassen durfte. Also, da musste dann jemand mit dem Auto vor der Tür parken und ich bin dann da reingesprungen und ganz schnell losfahren und irgendwo um die nächste Straßenecke erst anschnallen. Also solche Spielchen und ständig Gericht und Jugendamt und Polizei und also das war schon ziemlich heftig. Nur das dauerte halt dann nicht allzu lange und dann hatte er aus meiner Sicht, Gott sei Dank, eine neue Freundin gefunden, an der er dann all seine Sachen gelassen hat und hat dann Gott sei Dank von mir abgelassen. Hast du ihn angezeigt? Ich selber habe ihn nicht angezeigt, nein. Wer hat ihn angezeigt? Viele von den danach folgenden Frauen, die Gott sei Dank Unterstützung ihrer Familien hatten. Und der Mann sitzt heute auch in der Forensik mit Sicherheitsverwahrung. Das heißt, du hast dann, nachdem dann alles ins Laufen kam, ins Rollen kam, hast du auch ausgesagt? Ja, also ich habe da schon unterstützend mitgearbeitet, aber nicht schwerst aktiv in eigener Sache, einfach weil ich zu dankbar über meine eigene Freiheit war und im Ende über meine Ruhe und er hat von mir abgelassen und es war mir in dem Moment mehr wert als alles andere, weil ich halt einfach Angst hatte, dass er irgendwann auf mich zurückkommt und konnte halt so dann eigentlich eine neue Familie gründen. Also mit deinem Sohn zusammen oder gab es einen neuen Partner auch? Gab und gibt bis heute noch immer denselben Partner. Wir sind heute verheiratet, haben noch einen 4-jährigen Sohn und er hat auch den Großen adoptiert. Aber der Große ist das große Problem, wie du es gerade am Anfang schon gesagt hast, was mich jetzt natürlich aufgrund dessen, was du erzählt hast, überhaupt nicht wundert. Auch wenn er noch so klein war, wird dieses Grauen sich in seiner Seele irgendwie festgesetzt haben. Wie ist das Problem denn im Moment mit ihm? Wie macht er? Welche Schwierigkeiten genau macht er? Also nachdem wir da weg sind, hat er super viele Therapien bekommen. Ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt mit Logopädie und Ergotherapie. Also wirklich so die ganze Therapieliste von Gruppentherapie und Schwimmtherapie und Reittherapie. Also der hat wirklich alles gemacht. Und anfangs sah es auch echt gut aus, dass man sagte, ja, der macht sich, bis halt auf eine Entwicklungsverzögerung, die halt einfach nicht wegzureden war halt irgendwo. Aber jetzt ist irgendwas... Nicht, jetzt macht sich irgendwas bemerkbar. Was macht sich bemerkbar? Was macht er? Also es macht sich eine schwere Verhaltensauffälligkeit bemerkbar, die sich mit hochgradiger Aggression zeigt. Wem gegenüber? Allen gegenüber. Wie? Mir, meinem Mann, dem vierjährigen Sohn, Lehrern, Schülern, eigentlich jedem unserer Katze gegenüber, eigentlich allen. Nehmen wir mal die Schwächsten von denen, die du gerade aufgezählt hast, nämlich die Katze und der kleine Bruder. Was macht er mit der Katze und dem kleinen Bruder? Also der letzte Vorfall war jetzt am Samstag gewesen. Der war ziemlich heftig. Da hat er halt dann seinen kleinen Bruder genötigt, beziehungsweise ich habe ihn im Wohnzimmer, ich habe ein Schreinhorn von unten aus und bin dann hoch und dann sah ich halt, wie er den kleinen Bruder hinten am Hinterkopf hatte und mit seinem Gesicht in seinen Genitalbereich gedrückt hat. Und als er sich dann wehren wollte, der Kleine, hat er ihn dann gewürgt und da bin ich dann natürlich sofort eingeschritten und bin da sofort zwischen. Aber der hat ihn richtig zwischen gehabt. Der Kleine, der war schon nach Luft am Schnappen, also das war schon ziemlich heftig. Und mit der Katze, was macht er mit dem Tier? Und die hat er, also unsere Katze hat er unter Strom gesetzt. Unter Strom gesetzt? Wir hatten so eine Stromfliegenklatsche, wo man so ein bisschen Mücken mitfangen kann und ja, da hat er sich mal die Katze gecasht und hat mal probiert, was passiert, wenn man denn die Stromfliegenklatsche denn mal an so einer Katze ausprobiert. Man kann dem Kind ja keine Vorwürfe machen, weil das Kind selbst so verletzt worden ist in seinen frühen Jahren, dass jetzt nur die Frage ist, wie und wer kann diesem Kind, diesem 12-jährigen Jungen, dauerhaft und nachhaltig helfen? Und das ist halt so das große Problem, weil wir halt bei ganz vielen Psychologen und auch beim Jugendamt und alles gewesen sind, was halt echt immer, immer schlimmer wird. Also der macht Sachen, der hat auch schon ein Mädchen hinterhergestellt und auch schon brennende Kerzen in Holzschränke gestellt. Also das ist jeden Tag was Neues. Aber da musst du doch Angst haben, wenn du ihn mal alleine lässt in der Wohnung. Oder wenn du ihn gar alleine lässt mit dem kleinen Bruder. Das kann man doch gar nicht. Geht nicht. Also ich muss eigentlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche eigentlich daneben stehen und aufpassen, was er tut. Weil so, wenn man ihn sieht, wirkt er im ersten Augenblick sehr charmant. Aber dann ist das wie ein Schalter, der sich umlegt. Und dann rastet er vollständig aus. Und er hat überhaupt kein Schuldbewusstsein. Er sieht da teilweise noch nicht mal was Böses drin. Und wenn er was macht, was ganz schlimm ist, gibt er selbst seiner Umwelt dafür die Schuld. Seinem kleinen Bruder oder mir oder der Lehrerin, wenn in der Schule was passiert ist. Also es sind immer alle dran schuld, nur er selber. Niemals. Aber das ist wahrscheinlich so kompliziert und so komplex, dass dann nur ein hocherfahrener Jugend- oder Kinderpsychiater ran kann. Und da ist dann halt die Schwierigkeit, das selbst da ranzukommen, weil dann geht es dann immer wieder um Zuständigkeitsbereiche und um Einzugsgebiete und ja, ich man hoffe. Steht auf ewigen Wartelisten. Aber es muss ja jetzt was geschehen, um größeres Unheil zu vermeiden. Wenn das jetzt laufen lässt, lässt man eventuell zu, dass da jemand sich entwickelt, der vielleicht genauso oder noch schlimmer ist als der Vater. Ich habe heute alleine bei einem Psychiater angerufen, bei einem Ambulanten, bei zwei Psychiatrien und auch beim Jugendamt. Und überall höre ich dasselbe. Ich habe das Jugendamt schon gebeten, habe gesagt, so leid, wie es mir tut, aber ich werde dem Kind nicht mehr gerecht. Ich schaff das nicht mehr. Das ist ein Hilferuf von dir. Bitte. Nehmt ihn mit, so hart, wie es klingt. Ich würde ihn nie 100% im Stich lassen, aber zu Hause so, das geht nicht, das ich muss ihn klein schützen. Er muss jetzt in eine Klinik. Und da dann hört man halt immer nur entweder vom Jugendamt, nö, für solche Kinder haben wir keine Unterbringung. Mhm. Und von Psychiatrien hört man dann, ja, alle Eltern sagen, es ist ein Notfall. Die hören einem nicht zu. Und wenn sie einem zuhören, das war auch schon mal in der Klinik für 3 Monate, dann war es dann halt einfach so, dass es dann halt hieß nach 3 Monaten, nö, da können wir ihnen auch nicht helfen. Mhm. Eventuell hat er ADHS, das steht auch auf den ganzen Diagnosen, wir haben ja endlich viele. Du brauchst einfach jemanden, der dir erstmal zuhört, dem du das alles so erzählen kannst, so wie du es uns erzählt hast. Ja. Ich glaube, dann ermisst man die Tragweite dieses Falles. Die weigern sich auch, die scheuen sich davor, bei einem 12 Jahre alten Kind eine schwerwiegende Diagnose zu stellen. Mhm. Es waren mehrere Ärzte bei, die mit vorgehaltener Hand gesagt haben, eventuell ist es eine schwere Persönlichkeitsstörung, wie zum Beispiel Schizophrenie, was dieses Wechselseiten erklären würde, oder halt sogar Psychopathie, nennt man das so im Volksmund. In welchem Großraum wohnst du? Ich wohne in Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt, okay. So, jetzt werden wir dir wahrscheinlich im ersten Moment auch nicht groß weiterhelfen können. Aber auch da hoffe ich wieder auf meine Zuschauer und meine Zuhörer, auf mein Publikum. Von dort einen wirklich profunden, professionellen Tipp zu bekommen, wer und welche Klinik für so einen sehr speziellen Fall sehr gut geeignet wäre. Das ist das eine, was ich anbieten kann. Und ich bitte dann eben unsere Zuschauer und Zuhörer, uns auch das zu mailen. Dennoch biete ich dir jetzt auch noch ein Gespräch mit Anna, meiner Psychologin, an. Vielleicht hat sie auch noch eine Idee. Man soll alles ausprobieren jetzt, was an Möglichkeiten ist. Sehe ich auch so, ja. Liebe Silvia, ich hoffe sehr, sehr, sehr, dass dir und dem kleinen Jungen geholfen wird. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Okay, super. Dankeschön. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.45 Uhr. Thema übermorgen. Übermorgen heißt unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt abartig. Abartig. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die Dinge tun, die andere Menschen erstaunen, eklig finden oder vielleicht sogar erschrocken sind darüber. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die etwas Abartiges erfahren haben. Also entweder gesehen haben oder vielleicht auch Opfer von Abartigem geworden sind. Ihr könnt euch gerne wie immer per Mail anmelden, domian@wdr.de oder am Mittwoch vor der Sendung und natürlich auch während der Sendung anrufen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Thema abartig. Jetzt geht es weiter mit dem Sven und Sven ist 35. Guten Morgen, Sven. Ja, morgen Domian. Sven, guten Morgen. Du bist mit dem Auto unterwegs, ich höre es schon. Ja, genau. Ich habe noch ein paar Kilometer und dann ist gleich Feierabend. Wo bist du? Ja, auf A30 Richtung Heimat unterwegs. Ah. Das ist oben Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, die Ecke. Verstehe. Weswegen rufst du an? Und zwar, ich lasse heute Abend eine Bombe platzen bei dir. Was hast du? Und zwar meine Familie, meine Arbeitskollegen, die hören alle zu. Die haben vielleicht alle eine Vermutung, wo ich allerdings nicht von ausgehe. Und zwar, ich bin Transgender, spezielle Art transsexuell. Ja, und all deine Leute um dich herum wissen das nicht? Es weiß meine Frau, also meine Familie. Immerhin. Die Familie meiner Frau. Ja. Und unsere Freunde. Die wissen alle Bescheid. Die wissen alle Bescheid. Aber die wissen alle Bescheid und stehen da auch hinter. Aber die Bekannten und die Kollegen wissen nicht Bescheid. Nein, deswegen habe ich jetzt gerade die Bombe platzen lassen. Und die hören jetzt alle zu. Jetzt werden viele. Ein sehr großer wird zuhören. Ja, das weiß ich. Jetzt werden viele denken, der Sven, was redet der da? Was heißt denn das konkret? Was heißt das denn konkret, Sven? Konkret heißt das so viel, ich werde mir eine geschlechtsangleichende OP machen lassen. Du bist LKW-Fahrer im Moment. Noch, ja. Noch. Du klingst so, wie man sich LKW-Fahrer vorstellt, ziemlich derber Typ. Raue, tiefe Stimme. Das ist richtig. Aber im Grunde. Man kann auch mit zupacken, das ist alles gar kein Problem. Ja. Nur, ich trage dieses dieses Verlangen, dieses Sein-Wollen im geboren im falschen Körper trage ich seit meiner Kindheit mit. Es fing in der Kindheit alles an. Das heißt, im Grunde sagst du, ich bin innen drin bin ich eine Frau. Richtig. Und ich habe gestern den ersten Termin wahrgenommen beim Psychologen. Ja. Weil für diese OPs muss man ein Gutachten haben, wie du mit Sicherheit weißt. Ja, man muss viele Sachen vorher erledigen. Genau. Ich habe es jetzt gestern in Angriff genommen, weil ich jetzt seit 4 Jahren mit meiner Frau zusammen bin. Wir haben auch vor 1,5 Jahren schon mal telefoniert. Ja. Und zwar ging es da um die Hochzeit mit meiner Frau. Bist du denn, hast du mit deiner Frau ein befriedigendes Sexualleben? Nein. Weiß deine Frau, dass das für dich nicht befriedigend ist? Ja. Was wäre? Sie weiß auch, ich sag mal so, es liegt an uns beide. Sie hat körperliche Behinderungen diesbezüglich. Sie leidet unter Acne inversa. Das ist eine Krankheit, da bilden sich Abszesse im kompletten Schambereich. Ja. Sie hat in den letzten zwei Jahren über 13 OPs gehabt in dem Bereich. Mhm. Es ist alles vernarbt, es ist hart. Das heißt, ihr steht auch gar nicht der Sinn nach Sexualität. Mir steht uns beiden im Moment überhaupt nicht. Genau, ich meinte, ihr steht erstmal der Sinn nicht danach aufgrund der Erkrankung und dir steht der Sinn auch nicht danach aufgrund deiner Veranlagung. Richtig. Mit welchem Geschlecht hast du denn oder hättest du am liebsten Sex? Mit einem Mann? Also ich sag mal so, ich bin und bleibe innerlich eine 100%ige Lesbe. Das heißt, wenn du auch umoperiert wirst oder operiert wirst, dann wirst du weiter mit Frauen zusammen sein. Definitiv. Definitiv. Mhm. Was es geht? Kann mal passieren, dass man, das will ich nicht abschreiten, eventuell mal einen Mann dazu nimmt, aber eher weniger. Jetzt war ich gerade im Moment so geschockt, als du angefangen hast zu sprechen. Hattest du gesagt, dass ihr auch Kinder habt? Nee. Meine Frau hat 2 Kinder, ja. Ah, ja. Aber gemeinsam habt ihr keine Kinder? Nein. Die Kinder wissen auch Bescheid, die wissen auch über dich Bescheid, die Kinder. Die wissen 100%ig Bescheid darüber. Und die Kurze lebt bei uns. Was gäbe ich jetzt darum, dich zu sehen? Ich habe so ein Bild aufgrund deiner Stimme, weil die sehr, entschuldige, wenn ich sage, sehr männlich klingt. Beschreib dich mal, wie groß bist du, wie schwer bist du, wie siehst du aus? Ja, also 1,90 groß, 1,91 groß. Ja. Ja, Kampfgewicht sind wir bei 120 Kilo. Allerdings, ja. Na, ja gut, Oberkörper dementsprechend als LKW-Fahrer, wie man sich den vorstellt, einen leichten Bierbauch, dementsprechend aber auch die Oberarme, also da, wo ich in lange wächst, kein Rad mehr. Mhm. Da wirst du eine richtige Kampflesbe mal werden. Nee, das überhaupt nicht. Das überhaupt nicht. Naja, also, weiß Scherz. Nee, also da ist mir überhaupt gar kein Sinn nach. Also ich möchte auch nicht irgendwie als Dolly Buster-Syndrom oder Olivia Jones, obwohl ich die sehr beneide von der Figur her, muss ich ganz ehrlich sagen, beneide ich sehr, aber ich möchte als normale Frau später wahrgenommen werden. Ganz aber normal, nicht irgendwie aufgedonnert oder im Drag Queen-Style, absolut nicht. Aber du willst Busen haben, du möchtest auch wie eine Frau dich anziehen, irgendwann? Ja, nicht irgendwann, ich lebe ja im privaten Bereich, lebe ich das komplett. Das machst du jetzt schon? Das mache ich jetzt schon, ohne Probleme. Wie ziehst du dich zu Hause an? Wie kann man sich dich vorstellen? Also ich sag mal so, ich habe von elegant bis aufreizend alles vorhanden. Aber immer nur zu Hause? Nein, wir gehen auch raus, meine Frau und ich, wir gehen raus. Ach, ja, aber dann ist es doch ganz schnell rund bei euch in der Nachbarschaft oder wo immer ihr auch ausgeht. Ja, die Nachbarschaft weiß so Bescheid. Ach so, da sind ja immer mehr, die sowieso schon wissen. Die kennen mich. Also die wissen das von mir, gut, es gibt natürlich immer diese, was ist das denn? Ja, ja. Oder spinnt der oder das ist krank, das ist pervers, obwohl ich sie eigentlich gar nicht als pervers empfinde. Wohnst du denn in der großen Stadt? Eher kleinere Stadt. Dann ist es erstaunlich, dass das alles so locker doch dann angenommen wird. Also die Bombe sollte nur platzen bezüglich deiner Kollegenschaft, kann man so sagen. Einmal der Kollegschaft und meiner Familie, sprich meiner Ma, mein Bruder, weil ich weiß, die gucken auch immer abends zu bei dir. Ach, die waren jetzt doch nicht so richtig eingeweiht. Die waren überhaupt nicht eingeweiht. Ah. Die haben es jetzt gerade eiskalt vor den Kopf geknallt gekriegt. Die haben dich natürlich jetzt erkannt, erkennen dich an der Stimme und an dem ganzen... Da gehe ich mal ganz stark von aus. Also ich weiß, meine Arbeitskollegen, die zuhören, die wissen, die haben es jetzt mittlerweile ganz definitiv mitgekriegt. Hast du denn denen so gesteckt, die sollen heute nur wirklich unbedingt die Sendung verfolgen? Nein, das brauche ich dir nicht stecken, weil wenn wir Nachtschicht haben, wir in der gleichen Truppe, dann wissen wir definitiv, weil du bist immer Gesprächsthema bei uns, wenn deine Sendung vorbei ist. Hast du dieses gehört? Hast du das gehört? Also ich kann mir hundertprozentig sicher sein, dass sie zuhören. Wenn du die Möglichkeit hast, also die werden jetzt wahrscheinlich völlig, völlig platt sein, gehe ich mal von aus, dass, weil die das nicht erwartet haben. Stimmt, ne? Also ich sag mal so, ich habe künstliche Nägel und das ist das Einzige, was nach außen hin auffällt momentan. Jetzt hast du ja schon einen sehr spektakulären Weg gesucht, um dich zu outen, nämlich eine Radio- und Fernsehsendung. Und wenn jetzt deine Mama vor dem Fernseher oder vor dem Radio sitzt und denkt, oh Gott, was erzählt unser Sven da? Oder eben auch deine engen Arbeitskollegen. Und die sind jetzt vielleicht ganz geschockt und niedergeschlagen. Du hast jetzt die Möglichkeit, die persönlich hier übers Radio und übers Fernsehen anzusprechen. Dann leg mal los. Ja, also meine lieben Arbeitskollegen, auch wenn es für euch jetzt ein Megaschock war, oder vielleicht der ein oder andere vielleicht schon vermutet hat. Ich sag mal so, jetzt habt ihr definitiv die Bestätigung. Ich möchte nicht, dass ihr irgendwie jetzt anders mit mir umgeht, nur weil ich jetzt hab meine Bombe platzen lassen. Ich möchte weiterhin von euch einfach nur akzeptiert und toleriert werden. Ich möchte nicht irgendwie anders behandelt werden. Ich möchte einfach weiterhin die Kollegschaft haben und nicht irgendwie besonders jetzt behandelt werden. Auf gar keinen Fall. Ich möchte, dass das Arbeitsklima so bleibt. Alles. So, das war die Ansprache an die Kollegen, aber vielleicht noch wichtiger die Ansprache an die Mutter. Ja, Mama und mein kleiner Scheißer. Ja, wenn ihr das hört oder gehört habt jetzt, ihr seid baff. Ich bin am Wochenende wieder zu Hause. Ihr könnt gerne vorbeikommen, euch davon selber überzeugen, dass es so ist, ja, weil es geht seit der Pubertät, seit weit, weit vor der Pubertät schon so. Was meinst du, wie deine Mutter reagieren wird? Sie ist sehr geschockt. Sie ist sehr geschockt und will zu 99% bin ich mir sicher, dass sie nichts mehr mit mir zu tun haben. Ach, liebe Mama von Sven, das wissen wir ja mittlerweile schon, dass das sehr anzunehmen ist, wenn ein Mensch das so empfindet. Und das sagt niemand leichtfertig. Und liebe Mama von Sven, du willst doch bestimmt auch, dass dein Junge Sven ein glückliches Kind wird und bald hoffentlich nicht mehr Sven heißt. Dass dein Kind, wir sagen es mal neutral, dass dein Kind glücklich wird. Und dann ist doch völlig egal, ob der nur Sven oder Svenja heißt. Also das ist ein Schock im ersten Moment für eine Mutter, kann ich mir gut vorstellen. Aber letztendlich geht's doch immer, soll es immer nur um das Glück des Kindes gehen. Nicht um Moral und nicht um Vorurteile, nur um das Glück. Hoffentlich hast du zugehört, Sven. Ich hoffe das, doch. Ich hoffe doch. Was ist dein Wunschname irgendwann? Wie möchtest du dich nennen? Also es sind zwei Namen in einer engeren Auswahl. Das eine ist Andrea und das andere ist Nele Monique. Ja. Was jetzt dabei rumkommt, lass ich erstmal noch offen stehen, ja, weil wir sind uns da noch nicht so ganz schlüssig und ich mache mir da noch keine Gedanken drum, solange das Gutachten nicht in meinen Händen ist. Also ein sehr in meinen Händen ist, dann ist definitiv alles zu spät. Ich verstehe. Ein sehr spektakuläres Outing, lieber Sven oder lieber Andrea oder wie auch immer. Ich wünsche dir für dein weiteres Leben richtig viel Glück und ich wünsche dir wirklich die Akzeptanz von allen Menschen, die dir wichtig sind. Von Herzen wünsche ich dir das. Ich danke dir, Domian. Alles Gute. Ja, kann ich noch ein Autogramm von dir kriegen? Sehr gerne, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Danke. Ja, tschüss, ciao. Tschüss. Na, das ist aber was. So was hatten wir auch noch nicht. In so groß angelegt, das hatten wir wirklich noch nicht. Marcel, 23. Den habe ich noch. Hallo Marcel. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Marcel. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber vielleicht klappt's. Ja, ich fasse mich ganz kurz zu dem Peter gerade. Meine Frau und ich haben genau das Gleiche durch. Wir haben auch einen Mietbetrug begangen, uns in Hotels eingemietet und auch in Wohnungen eingemietet. Ich bin damals auch in U-Haft gegangen. Ich habe sehr aus dieser ganzen Zeit gelernt. Ich weiß, dass ich das heute nicht mehr tun würde. Da bereuen das unendlich. Ich habe diesen Schaden auch gut gemacht. Ich hatte damals Glück, dass ich einen sehr, sehr guten Richter hatte, der viel Verständnis für uns hatte. Ja. Heute bin ich glücklicher Familienvater und ich wünsche allen Menschen da draußen, dass sie ehrlich sind und sagen, ich kann es nicht bezahlen, weil nur so bekommt man ganz, ganz viel Hilfe. Mhm. Und wir haben das selber gesehen in der ganzen Zeit. Wir haben, am Ende waren wir dann ehrlich und haben ganz viel Hilfe bekommen, auch von Behörden und so weiter. Ja. Daher wünsche ich allen Jugendlichen eigentlich viel, viel Glück, sehr nett, dass genau das nicht passiert. Sehr nett, Marcel. Kurze Frage noch. Wie hoch war der Schaden, den ihr angerichtet hattet? Ja, das waren knapp 10.000 Euro. Das ist viel Geld. Ich habe das bis heute alles gut gemacht und ich weiß, dass ich das heute nicht mehr tun würde. Ich liebe meine Frau über alles und ich möchte nicht noch einmal in U-Haft enden oder sonst irgendwas. Daher wünsche ich das allen Jugendlichen, dass sie auf einem geraden Weg bleiben und dass das nicht passiert. Jetzt können wir deine Geschichte leider nicht vertiefen, aber das war vielleicht auch gar nicht dein Anliegen, sondern dein Appell und deine Botschaft war wichtig. Ja, das war mir wichtig. Sehr, sehr nett, dass du angerufen hast und das gesagt hast, lieber Marcel. Alles Gute dir und deiner Partnerin. Okay. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Die erste Sendung in dieser Woche in der Technik. Alina Marquis, morgen auch wieder. 1 Uhr Radio 1 Live, hoffentlich pünktlich. 1 Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine sehr gute und sehr schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.